Herzlich willkommen zum neunten Podcast der NIN-Dienstag-Podcast-Reihe. Heute sind wieder zahlreiche Nindies Nonstop-Mitglieder dazugetreten und wie immer werde ich jetzt allererstes jeden mal fragen, wie es demjenigen so geht und was er aktuell so spielt. Und im Anschluss reden wir über das Thema Spielpreis und Spielzeit. Gibt es da eine Abhängigkeit? Alles klar. Tom, wie geht es dir? Was hast du so gespielt im letzten Monat? Ja, danke. Also mir geht's gut. Ich habe mal wieder weitergespielt mit Genshin Impact, aber diesmal ein bisschen weniger. Neue Events rausgekommen. Und soweitgehend weiter erkundet. Und da ich weniger Genshin gespielt habe, hatte ich dann mal die Idee, Horizon Zero Dawn anzuzocken. Ah, okay. Das war nämlich irgendwann während der Pandemie war das mal kostenlos runterladbar mit den ganzen DLCs. Und ja, das habe ich jetzt angefangen, circa 20 Stunden Spielzeit reingesteckt. Das Spiel ist, der es jetzt nicht kennt, man spielt eine Frau, die auf Jagd ist nach Dinos. Das sind aber keine normalen Dinos, sondern Dino-Roboter. Und man erkundet die ganze Welt da und man versucht den Geheimnissen nachzugehen, woher die Roboter kommt. Und also ich bin noch jetzt nicht so weit, dass ich so die ganze Story gespielt habe, aber man versucht alles, die Geheimnisse von früher herauszufinden. Ja, ich sehe gerade, das haben Holländer entwickelt. Horizon Zero Dawn. Guerilla Games. Aber es ist ein PlayStation-Exclusive. Ja. Ja, sonst ein bisschen Rival Gun. Ein bisschen trainiert. Ach, echt? Ja, ein bisschen. Nicht viel, ein bisschen halt. Sehr gut, fürs Turnier. Genau. Für die Leute, die zuhören, jetzt am Freitag und Samstag haben wir ein Indie-Games-Event. Das findet jetzt schon zum zweiten Mal statt. Und darauf haben wir auch ein Rival Megagun-Turnier, was auch gestreamt wird. Alles klar, Tom. Nichts mehr weitergezockt, das war's, glaube ich. Ja. Alles klar, Tom, danke dir. Ballspeed oder Dr. Ballspeed, wenn wir förmlich bleiben wollen. Was hast du so gespielt und wie geht es dir? Also mir geht's gut. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Gespielt habe ich, mal kostenlos zur Verfügung war, kurz in diese Demon X Machina Demo reingeschaut. Ah, ja. Und aber auch nicht so richtig, habe den Sinn nicht so richtig verstanden. Also ich habe so die ersten zwei oder drei der Kampagnen-Missionen gespielt und habe mir hinterher gedacht, ja, ich verstehe das hier nicht so ganz und überhaupt kann ich das sowieso in drei Tagen nicht mehr spielen, weil da der kostenlose Demo-Zeitraum zu Ende ist und habe es damit eigentlich dabei irgendwie belassen. Also ich habe nicht so richtig verstanden, was das Spiel von mir eigentlich will. Ich empfand bloß am Anfang, also ich habe dann irgendwann mal so ein paar Waffen, bin dann mit meinem Mac rumgeflogen, habe da alles mögliche Kleine gehauen und habe dann irgendwie mal so ein paar Waffen gefunden und habe mir dann festgestellt, dass diese 20 Parameter oder so, anhand derer man die Waffen vergleichen kann, dass mir das zu kompliziert ist dafür, dass ich bloß nach drei Tagen spielen kann und habe einfach wieder aufgehört. So ist das, ja. Das ist total itemschwanger. Also es gibt unglaublich viele Waffen. Ja, und die ganzen Waffen haben so viele Werte, worauf man achten kann. Da kann man erstmal erschlagen werden. Aber ich achte eh nur auf die, meistens achte ich nur auf die Geschwindigkeit und wie viel Schaden die Waffe macht. Ja. Da gibt es halt so Fernwaffen, Nahkampfwaffen. Dementsprechend suche ich das aus. Ja, und ansonsten Sinn des Spiels. Man hat manchmal irgendwelche Aufträge, wo man irgendwie einen Ort bewachen soll oder Begleitschutz. Oder man hat auch die Bossfights, die ich eigentlich auch am coolsten finde. Da sind da so riesige Roboter und den musst du mit allem, was du hast, die ganze Zeit abballern und die schießen zurück. Das ist ganz cool. Ja, genau. Also irgendwie so in so ein Viech habe ich auch da gehabt und dann waren da noch zwei zwei Typen, die mich begleitet haben, die mir die ganze Zeit klar gemacht haben, dass ich ja letzten Endes bloß ein Anfänger bin. Und also die haben verbal dafür gesorgt, dass man wirklich bei der Sache ist und dachte, ja, okay, komm ich immer so richtig drin. Ja, aber wie gesagt, ich hab da mal kurz reingeguckt. Ich finde, das Spiel sieht echt nicht schlecht aus. Mhm. Aber irgendwie sind 7 Tage so Probezeitraum. Also ich habe sowieso erst nach dem dritten oder so drunter geladen und dann mal reingeschaut. Also 7 Tage scheint mir für so ein Spiel fast zu wenig zu sein, weil das irgendwie doch sehr komplex wirkt. Ja, das ist auf jeden Fall komplex. Hätten wir mal zusammenspielen können, hätte ich dich ein bisschen einführen können in das ganze Thema. Ich habe das Spiel, ja. Ja, ja, und dann habe ich mich auf so einen Metroid-Trip begeben, weil ja jetzt am Freitag Metroid Dread rauskommt. Mhm. Habe ich die 2D-Metroids, die man so irgendwie kriegen kann, auf mehr oder weniger legale Art, die habe ich gespielt. Also Metroid Zero Mission auf dem Game Boy Advance und Super Metroid in der Super Nintendo App auf der Switch. Und dann habe ich noch Metroid Fusion wieder auf dem GBA gespielt. So. Und das sind gute Spiele. Also da kann man nichts sagen. Ne? Also das hat mich durchaus befeuert darin, mich auf das neue Metroid doch sehr zu freuen. Ja. Und sind die alten Spiele gut gealtert von der Grafik her? Also, das Ding ist, diese Metroid Zero Mission ist ein Remake von dem allerersten Metroid, was damals auf dem NES rauskam. So gesehen ist es gut gealtert, weil die das ja in 2002 oder 2003 oder so nochmal neu implementiert haben. Also das ist ja ein modernes Remake, das funktioniert super. Also der Samus steuert sich toll und das Spiel selber ist ein bisschen linear, aber an sich funktioniert gut. Super Metroid ist ein bisschen weniger gut gealtert, finde ich, weil Samus sehr so floaty ist beim Sprungen. Also die empfinde ich als ein bisschen schwierig zu steuern. Mhm. Ein bisschen schwieriger als die GBA-Spiele. Aber dafür ist die Atmosphäre besser als die neueren dieser 2D-Spiele. Aber definitiv auch eine Empfehlung. Also sollte man auf jeden Fall mal spielen, wenn man es kann, finde ich. Und Metroid Fusion ist so ähnlich wie die römischen. Also sehr, also ist. Samus steuert sich super. Und das Spiel, also wenn man diese Metroid Gameplay mag, sind alle drei Spiele oder diese Metroidvania Gameplay, sind alle drei Spiele, finde ich, ein Spiel wert. Ich glaube, es gibt auch einen Teil auf dem Game Boy, ne? Ja, den gibt es auch noch, aber der weiß ich auch nicht. Also da für sowas habe ich, also ist das möglich zu alt. Also da habe ich auch mal kurz reingeguckt und das ist mir irgendwie zu retro. Ja, das soll ja dann wieder einfach. Ja, also man hat da keine Karte und so und ist irgendwie komisch. Ja, das soll auch ziemlich herunterreduziert sein, dass man da nicht mehr sich so frei überall hinbewegen kann. Aber ich habe selbst noch nicht gespielt, ich habe es nur gelesen. Ja, genau. So, und dann habe ich, nachdem ich mit den Dingern fertig war, habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich hier auf so einem Klassik-Spieletrip und habe mich dann mal an Earthbound rangewagt. Darüber habe ich mich ja schon in unserem Nindies-Chat so ein bisschen beklagt, dass es ein Klassiker ist und ist man, also ich kann absolut nachvollziehen, warum das so ein Kultstatus ist, also so ein Kultstatus hat. Also es hat ein klassisches RPG, es ist ein JRPG, das aber stattfindet in so einem in so einer Gegenwartswelt, die an die USA angelehnt sind. Also man kämpft eben nicht gegen irgendwelche Elfen oder irgendwelche anderen Fantasy-Wesen, sondern es spielt halt in so einer Gegenwartswelt. Und das macht schon Spaß, das ist schon schön anzuschauen, das Spiel. Und die das Writing in dem Spiel ist super, also die Story ist lustig abgedreht. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich mit diesen JRPG-Game-Mechaniken nicht so gut klarkomme, dass man im Grunde genommen auf Schritt und Tritt in irgendwelche Kämpfe reingerät, gegen die man sich nicht so richtig, also die man nicht so richtig ausweichen kann, weil man ja auch so irgendwie so hochleveln muss, dass man irgendwann stark genug ist, um so einen Boss platt machen zu können. Aber ja, dieses, das empfand ich als wirklich nervtötend gegen Ende hin. Also die Story ist, wenn man sich das mal, wenn man das runterbricht, also man kann ja auf YouTube sich irgendwelche Videos angucken, ist die Story vielleicht 30 Minuten lang. Und gespielt habe ich über 40 Stunden oder so. Und das, also, das ist irgendwie, das Verhältnis ist irgendwie beschissen, muss ich mal so sagen. Es mag es ja sein, dass ich einfach bloß zu lange brauche, um die Kämpfe abzuschließen oder mich in der Spielwelt zurechtzufinden. Aber ja. selbst wenn man in 20 Stunden schaffen würde, ist es immer noch ein schlechtes Verhältnis für 30 Minuten Story zu, wie lange man auch immer spielt. Aber ich sag mal, was auch immer man für das Spiel bezahlen würde, ich würde sagen, sein Geld ist in dir, sozusagen die Spielzeit hat man drin, sozusagen Geld. Sozusagen, das Geld ist es wert, sozusagen. Also es ist ein muted Spiel, aber man muss sich irgendwie drauf einlassen, glaube ich. Oder es ist ein okayes Spiel. Ich weiß nicht, ob ein muted Spiel ist, aber ich kann nachvollziehen, warum viele Leute das mögen, sagen wir mal so. Ja, ich bin da auch ganz bei dir. Ich habe ein ähnliches Problem gehabt mit Octopath Traveler. Da gab es halt auch immer wieder wiederholende Kämpfe, damit man sich einfach hochlevelt, weil man konnte die Story einfach nicht mehr weiterspielen, weil die Gegner einfach zu stark waren, musste sich hochleveln. Da war auch das Problem, ich weiß nicht, ob das bei Earthbound auch so war, dass man sich an verschiedenen Stellen auf der Karte teleportieren kann. Und in dieser Hubwelt und auf diesen verschiedenen Stellen der Karte waren die Gegner auch verschieden stark. Und da musste man auch erstmal die ganze Karte studieren, damit du gerade auch ein Gebiet findest mit Gegnern, die eine ähnliche Stärke haben oder leicht schwächer sind. Und da musstest du dich dann die ganze Zeit durchgrinden. Und das war für mich schon eine Quälerei. Ich habe da irgendwann keine Lust mehr gehabt. Ich habe es aber nicht dann durchgespielt. Ich habe es liegen lassen. Ja, nee, also ich habe gesagt, ich lasse mich von so einem 16-Bit-Spiel hier nicht besiegen. Und habe am Sonntag hier fast den Familienfrieden zum Erliegen gebracht, weil ich habe am Sonntag um 12 oder so angefangen und habe mal so kurz Pause gemacht, um Mittag und Abendbrot zu essen. Und nachts um 2 war ich dann fertig mit dem Quatsch. Und naja, also es hat alles von mir abverlangt. Das kann man so sagen. Warum spielst du noch um 2 Uhr morgens? Dieses Spiel macht sich so über mich lustig. Ja, genau, richtig. So in etwa. Ja, genau. Und an sich ist das Spiel vergleichsweise linear. Man kann natürlich ab irgendeinem Programm auch so durch die Gegend teleportieren und so. Und also die Kämpfe sind jetzt irgendwie so wahnsinnig schwer, aber irgendwie denke ich mir, eigentlich will ich durch die Gegend gehen und mich mit den Leuten da unterhalten und gucken, wie die Story sich weiterentwickelt, aber auf Schritt und Tritt werden irgendwelche Kämpfe verwickelt. Es ist ein blödes Spielprinzip und ich muss mal gucken, ob das jetzt bedeutet, dass ich diese Sorte Spiele grundsätzlich nicht mag oder ob ich bloß diese Sorte Spiele aus dem Jahr 1994 nicht mag. Da muss ich mal gucken, ob ich sozusagen nach mal so ein Experiment starte und irgendein JRPG modernere Spiele oder so. Mal sehen. Also quasi wie Pokémon, wenn man keinen Bock mehr hat, durchs hohe Gras zu laufen. Ja, irgendein Pokémon-Spiel aus Dafke auch mal angefangen und war auch nach einer halben Stunde schon einigermaßen angepisst, dass man nicht mal in den nächsten Ort kann, ohne ständig von irgendwelchen Viechern angefallen zu werden. Also, ich glaube, so kommt mir das auch vor, ja. Ja. Sonst noch was gespielt? Nee, das war eigentlich das. Ich habe auf der Switch ansonsten habe ich so noch so ein paar ab und zu mal so ein halbes Stündchen Blazing Beaks oder so gespielt, aber nicht sonderlich erfolgreich, sage ich jetzt mal. ich komme mit einer gewissen Zuverlässigkeit an den zweiten Boss ran, der geht mir so ein bisschen auf den Keks mit seinem chaotischen durch die Gegend die Rolle und danach kommen irgendwie so Welten, in denen ich dann relativ schnell verende. Ja. Ja, da muss man, das ist für einen Einstieg, so ein Twisty-Shooter kann schon herausfordernd sein. Also das macht schon Spaß, der ist nicht so super hektisch, ne? Man kann sich schon so ein bisschen verstecken und so vor den Gegnern, kann ihn ausweichen und so und oder hat da irgendwelche Säulen, hinter denen man sich so ein bisschen verbergen kann, aus dem man, vor dem man oder hinter dem man wegschießen kann. Also das ist schon irgendwie machbar, aber ja, ich meine, es ist halt immer so, ne? Wenn man in diesen Roguelike Twin-Stick-Shootern mal ein neues Level erreicht, was man vorher noch nicht kennt, da ist man relativ schnell tot, wo man die Gegnermuster überhaupt noch nicht weiß. Und kennst du eigentlich Rival Megagun? Vom Namen her, aber gespielt habe ich es noch nicht. Oh, okay, das müssen wir nachholen. Am Wochenende. Da ist ja ein Rival Megagun-Turnier sogar. Windjammers, kennst du das? Das haben wir mal gespielt. Ja, stimmt. Das haben wir mal gespielt, ja. Da gibt es auch ein Turnier von. Ich kann an dem halt teilnehmen, aber sozusagen um als quasi Kanonenfutter in der ersten Runde, für sowas bin ich immer gut. aber ich habe die Spiele selber nicht, also ich kann da jetzt nicht für trainieren oder so. Ja, man kann es einfach so mal anwerfen. Da kannst du mal anschauen, ob du auch Bock drauf hast. Alles klar, danke dir. Locke, wie geht es dir? Was hast du so gespielt in letzter Zeit? Oh Gott, ich habe leider nicht viel Zeit gehabt zum Zocken, aber ich habe auch ein bisschen Rival und Windjammers natürlich trainiert. Ach echt, auch? Ja, klar. Und sonst, ja, was habe ich noch? Ich habe noch ein bisschen dieses Rustler weitergespielt, aber das liegt jetzt auch schon seit einiger Zeit still. Weil das Spiel dich nicht so catcht oder weil du einfach keine Zeit hast? Ja, beides wahrscheinlich. Es ist halt wie GTA 2, ne? Und wenn du dann die dritte Mission erledigt hast, weißt du eigentlich, wie das Spiel läuft. Ja, bei GTA 2 war die Story ja noch witzig. Ja, da ist auch eine Story, aber die kommt irgendwie nicht so in den Fahrt. Das dauert erstmal. Man soll da erstmal noch so ein bisschen Kohle sammeln, damit man an irgendeinem Turnier teilnehmen kann. Da haben wir es wieder. Grinden. Und wie sammelst du da Kohle? Ja, mit Mission. Irgendwelche Leute abfackeln oder irgendwelche Wagen von A nach B fahren. Oder umlackieren lassen im Paint My Horse hier oder irgendwie sowas. Ja, witzig. Ja. Wargroove konnte ich ja nicht spielen, weil mein Spielpartner nicht in seinen Zug gemacht hat. Habe ich? Ja, heute. Nee. Gestern. Oder gestern. Ja, ich musste gestern auf dich warten. Nein. Bis gerade eben. Seit gestern, ja. Ja. Aber ich habe 3 Wochen oder so gewartet. Darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Ja, unser Vierer-Match geht auch irgendwie nicht weiter, ne? Nee. Locke, wir sind einfach zu gut. Ja. Nö, das war's. Alles klar, Locke. Danke dir. Möwe, wie geht es dir? Was hast du so gespielt? Ja, so weit, so gut. Ich habe nicht so viel gespielt in der letzten Zeit. Darkest Dungeon war halt immer noch angesagt. Das hatte ich ja letztes Mal schon berichtet. Da bin ich so langsam in der Endphase. Das klebt einfach an einem, das Spiel irgendwie. Also das muss immer weitergehen irgendwie. Auch wenn man zwischendurch echt so frustrierende Momente hat und dann erstmal keinen Bock hat, aber dann will man doch wieder. Echt? Ja, auf jeden Fall. Ja, man verliert halt ruckzuck Leute, die man hochgelevelt hat und Ausrüstung, wenn da jetzt irgendein Lauf dann nicht so läuft, wie er soll. Und ja gut, jetzt habe ich im Nachhinein noch rausgefunden, dass man auch seine Ausrüstungsgegenstände zurückerkämpfen kann, zufälligerweise. Ach. Ja. Gibt es einen bestimmten Endgegner, da kriegt man die wieder. Und aber die Leute gibt's halt nicht wieder. Das ist auch oft dann schade, weil man investiert viel Geld und viel Zeit in die Leute, um die halt so hochzukriegen. Und dann, wenn sie dann platt sind, ist das schon kacke. Deswegen sagen alle, das Spiel ist gnadenlos. Ja, ist es auch. Wie ist denn da eigentlich das grundsätzliche Gameplay? Ist das so roguelike-mäßig, dass man ständig in neue Dungeons trainiert, die irgendwie zufällig sind? Oder weil wenn du sagst, man verliert die Leute und die Ausrüstung und irgendwie, wie ist denn da quasi die Gameplay-Loop? Ja, genau. Also man hat im Prinzip sein Dorf, wo man verschiedene Anlaufpunkte hat, wo man Ausrüstung kaufen kann oder halt Leute rekrutieren kann und Leute auch heilen kann von Krankheiten oder von irgendwelchen Qualen. Und dann kann man halt in die Dungeons gehen. Die sind halt unterschiedlich aufgeteilt, je nachdem, welches Level deine Leute haben. Also es gibt halt drei verschiedene, von einfach, mittel bis schwer. Und ja, davon kann man sich dann eins aussuchen. Man muss vorher ein Team zusammenstellen von 4 Leuten. Das sollte auch ein bisschen ausgeglichen sein von den Fähigkeiten. Also man hat von Heilern, Distanzwaffennutzern, Nahkampf, also und auch so Zwischendinger, wo das halt nochmal so ein bisschen gemischt ist, ist alles Mögliche dabei. Und ja, die Leute muss man ausrüsten. Die kann man auch trainieren. Man kann auch die Fähigkeiten von den Einzelnen aufleveln. Und die schickt man dann zu 4 quasi in so einen Dungeon rein. Und ja, da geht's dann los. Also es läuft alles im zweidimensionalen Raum ab, wenn man so möchte. Ist schön gezeichnet auch. Und die Gegner tauchen zum Teil zufällig auf. Zum Teil erhält man auch Karten oder erkundet so ein bisschen das Dungeon, wo man dann schon auf der Karte sehen kann, wo Gegner auftauchen würden. Und ja, es gibt viele Faktoren, die ungewöhnlich sind im Vergleich zu anderen RPGs, wenn man so möchte. Das sind einerseits das Stresslevel. Man hat quasi noch eine extra Leiste für sein Stresslevel. Wenn das zu hoch ist, erleidet man zunächst Qualen. Die sind auch unterschiedlich, wie die sich auswirken. Also meistens auch negativ auf irgendwelche Attribute. Und wenn das Stresslevel einmal aufs Maximum gekommen ist, verliert man seine komplette Energie und erleidet einen Herzinfarkt. Und ja, man kann Glück haben, dass man halt noch so gerade überlebt. Dann muss man halt gucken, dass man die Person schnell wieder heilt. Aber das Stresslevel ist halt nur minimal dann gesunken. Also der ist dann wirklich kurz vorm Tod, wenn man so möchte. Und ein anderes Novum ist quasi die Lichtintensität. Also man muss immer sich vorher auch mit genügend Fackeln ausrüsten, dass man eine Beleuchtung hat. Die Beleuchtung hat auch eine eigene Anzeige, wie stark die Beleuchtung ist. Und das hat dann auch wieder Auswirkungen auf die Kämpfe, wie genau man dann zielen kann oder wie stark der Gegner ist. Wenn es dunkler ist, kriegt man da auch wieder mehr Beute, wenn man den Gegner besiegt. Und das ist alles sehr fein durchdacht und ja, bietet eine Menge Tiefe, das Spiel einfach. Und so kämpft man sich dann letzten Endes durch die Dungeons. Da gibt es verschiedene Aufgaben, die man dann erfüllen muss. Entweder muss man 3 verschiedene Sachen finden oder 90% des Dungeons erkunden. Oder es gibt halt auch Bossfights, die man dann auswählen kann. Ah ja, okay. Also mit anderen Worten, man geht in so einen Dungeon und sagt, okay, ich will jetzt einen leichten Dungeon machen. Ich weiß vorher jetzt nicht so direkt, wie der aussieht, sondern muss mich da halt irgendwie so durchmühen und entsprechend die Aufgabe erfüllen, die mir quasi gestellt wird, wenn ich den betreten habe. Und das jedes Mal irgendwie anders. Genau. Also so ein bisschen okay, cool. Ist es schon jedes Mal. Cool, ja. Ja, und man hat halt die Option, das Dungeon auch vorzeitig zu verlassen. Allerdings bedeutet das dann, dass die Teammitglieder Stress erleiden und man halt kaum Schätze kriegt. Also wenn man die Aufgaben erfüllt, kriegt man auch dementsprechend Bonus- und Ausrüstungsstände, Gegenstände und so weiter. Und ja, das ist die Kunst bei dem Spiel, frühzeitig abzubrechen, bevor die Leute sterben. Also ja, okay. Letzten Endes ist es viel aufwendiger, die Leute wieder hochzuleveln, als einfach abzubrechen und ein bisschen Stress in Kauf zu nehmen. Ja, macht Sinn. Und sag mal, wann ist das Spiel zu Ende? Also ich bin noch nicht ganz zu Ende. Man muss das Darkest Dungeon, so heißt das letzte Dungeon auch, da versteckt sich dann wohl auch der letzte Endgegner. Und ja, dann wird, also ich habe das Ende jetzt noch nicht gesehen. Ich habe jetzt soweit fast alle Endgegner besiegt, bis auf den letzten. Und ja, man muss halt noch verschiedene andere Aufgaben erfüllen, wie zum Beispiel sämtliche Charaktere einmal aufs Maximum zu bringen. Oder man kann auch noch verschiedene Gebäude aufleveln. Also dann sind die Ausrüstungsgegenstände im Shop günstiger. Oder es gibt eine Kutsche, wo Rekruten ankommen. Das empfehle ich sowieso jedem, dass man die als erstes auflevelt, wenn man das Spiel anfängt. Weil da kommen die neuen Leute. Und wenn man die Kutsche auflevelt, dann kommen auch neue Leute, die ein höheres Level haben. Dann kann man direkt schon ein bisschen Zeit überspringen, indem man ein gutes Level mitnimmt. Ne? Na ja, klar, ich meine, wenn man die quasi regelmäßig verschleißt, dann macht es natürlich Sinn, irgendwie, dass die Rekruten schon mal irgendwie ausgebildet da ankommen. Das macht Sinn. Aber ich sag mal, man ist, gut, meine fertig ist man bei solchen Spielen wahrscheinlich nie, aber ich sag mal, besiegt hat man es, wenn man den Darkest Dungeon sozusagen erfolgreich durchquert hat oder so, ja. Genau, das ist das Ziel des Ganzen. Ja. Ah ja. Und hast du geschafft, quasi einen deiner Rekruten quasi von Anfang bis Ende? Also hast du einen Rekrut, der immer noch lebt, den du von Anfang vom Spielstart hast? Ist es machbar oder muss man davon ausgehen, dass die irgendwann bei drauf gehen sozusagen? Oder könnte man in der Theorie zumindest quasi mit dem Team, mit dem man das Spiel anfängt, bis zum Schluss durchkommen? Das ist machbar, mit Sicherheit. Also wenn man das Spiel kennt und ja, es ist natürlich auch ein bisschen Zufall und auf Sicherheit spielen, kriegt man das mit Sicherheit hin. Ah ja, okay, das ist nicht schlecht. Ja. Also das ist halt auch immer abhängig, wie man mit seinen Leuten umgeht. Also wenn man es immer auf die Spitze treibt und den Kampf unbedingt noch gewinnen will, um die Schätze mitzunehmen, dann geht es auch schnell nach hinten los. Also das Spiel ist da echt gnadenlos. Ja, klar, verstehe ich. Also das hängt wahrscheinlich wirklich davon ab, wie man mit den Leuten umgeht. Also ich habe so Spiele, wo ich... Ich habe so eins dieser Fire Emblem-Spiele mal angefangen. Und wenn man quasi anfängt, so eine Beziehung zu seinen Charakteren da aufzubauen, dann will man die eigentlich auch nicht unbedingt sterben sehen. Ne? Also das ist ja so ein Ding. Ne? Also von daher, wenn man die einfach verschleißt, dann ist natürlich auf irgendeine Art tragisch, nehme ich mal an. Auf jeden Fall, also ich glaube, beim ersten Durchlauf des Spiels ist das fast oder nur sehr schwer zu umgehen, dass man da keine Leute verschleißt. Also ich weiß noch, dass ich recht zeitnah, ich glaube 20 oder 30 Leute auf dem Friedhof hatte. Also man hatte auch einen Friedhof, wo man all seine Gestorbenen sehen kann. Und das ging recht spitz irgendwie. Ja. Sollte man dem wahrscheinlich keine Namen geben von Leuten, die einem im richtigen Leben irgendwie nah sind, wa? Also. Ich mache das zum Beispiel ganz gerne, dass ich, wenn ich irgendwo in einem Spiel jemanden einen Namen vergeben muss, dann vergebe ich dem Jano den Vornamen von meinem Großvater. So, und den würde ich natürlich unjano auf den Friedhof schicken, um ehrlich zu sein. Ja, noch dazu kommt, dass man eigentlich mindestens mit zwei Teams eigentlich spielen muss, weil sobald man jetzt einen Dungeon beendet hat, dann sind in der Regel die Teammitglieder auch recht gestresst danach oder leiden an irgendwelchen Qualen oder Krankheiten. Und die steckt man dann halt ins Sanatorium oder in die Kneipe oder ins Bordell, weiß man, wo man halt Stress abbauen kann und Krankheiten heilen kann. Und das dauert dann halt immer eine Runde für das nächste Dungeon, bis die geheilt sind. Also muss man mit einem zweiten Team quasi erst wieder ein Dungeon machen, bis das nächste Team wieder fit ist, wenn man so möchte. Das klingt auf jeden Fall wie ein Spiel, das mir gefallen könnte. Muss ich mir mal angucken, vielleicht doch dann am Samstag. Ja, kein Thema. Ja, absolut. Cool. Und sonst hatte ich halt noch zwei kleine, nette Indie-Games, die hatte ich noch für zwischendurch. Das war einerseits Atomic. Das ist ein ganz nettes Jump and Gun, glaube ich, nennen die das. Jump, Run and Gun. Und man hat einen Charakter, alles zweidimensional. Der Bildschirm, der bewegt sich langsam von links nach rechts. Also er läuft einfach mit. Und man kann laufen, man kann nach vorne schießen und man kann nach unten schießen. Und wenn man nach unten schießt, dann hebt man quasi ab. Weil der hat so eine fette Gatling Gun, sowas in der Richtung. Und wenn er damit nach unten ballert, dann hebt er halt ab. Und das ist im Prinzip die ganze Spielphysik. Also man muss sich anhand dieser einfachen Steuerung durch das ganze Level kämpfen. Und ja, es wird immer anspruchsvoller, wobei das Ganze drumherum ziemlich schräg gehalten ist. Also da sind verschiedene Charakter, die da halt immer so kleine Dialoge zwischen den Leveln halten und ein paar Sprüche abgeben. Aber alles sehr schräg einfach, sag ich mal. Seltsam. Und ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Man hängt ziemlich schnell dran und will ein Level nach dem anderen schaffen. Und irgendwann kam ich auch an einen Punkt, wo es dann richtig schwierig wird. Und ganz durch war ich jetzt auch noch nicht. Macht auf jeden Fall Spaß, ist was Gutes für zwischendurch und kostet meistens auch nicht die Welt. Und sieht auch gut aus, finde ich. Ja, ist ein schönes Retro-Zock, ja. Ja, also ich habe das auch mal kurz bei dir angespielt und ja, ich war relativ schnell süchtig danach. Ja, weil man da einfach sich so cool durch die Level ballern kann und auf dem Boden ballern und so rennst du einfach durch das ganze Level, ist irgendwie cool gemacht. Ja, also man hat auch kaum Gegner, sag ich mal. Es geht wirklich darum, mehr auszuweichen und irgendwie durch das Level sich zu kämpfen. Also man muss da jetzt nicht viel an Gegnern abschießen oder man muss nicht auf gegnerische Schüsse irgendwie achten. Also da sind halt auch andere Kanonen, die da aber immer gleichmäßig schießen. Man muss halt seine Linie dann finden. Das geht immer nach diesem roten Fadenprinzip. Und Gegenstände wegballern. Ja, Gegenstände auch zwischendurch, genau. Ja. Nee, und sonst hatte ich jetzt vor kurzem noch Nidhogg 2. Und das ist ein super witziges Spiel. Also das muss auf jeden Fall beim Event auch ordentlich mal rangenommen werden. Das kann man super schön zu zweit gegeneinander spielen. Und ja, ich habe es als erstes alleine gespielt. Da habe ich die Story einfach, dann muss man halt gegen Computergegner spielen. Die Story, also ist keine wirkliche Story, ist eigentlich gar keine Story, wenn man so will. Das kommt einfach ein Level nach dem anderen. Ein Gegner nach dem anderen, wenn man so will auch. Und ja, ich habe es in einem durchgezogen und dann jetzt vor kurzem noch mit einem Freund mal angespielt. Und es ist super witzig. Also man muss sich das so vorstellen, ist halt auch zweidimensional. Jeder hat eine Figur, das ist alles ziemlich bunt gehalten und auch sehr schräg von der Optik. Und man fängt an mit einem Degen und einer muss den anderen platt machen. Damit fängt es an. Ja, cool. So, und wenn der eine den anderen platt gemacht hat, dann hat die linke Figur, die jetzt links angefangen hat, hat dann die Möglichkeit, nach rechts zu rennen. Und muss immer weiter nach rechts rennen, bis die Figur ans Ziel kommt. Und auf dem Weg dahin spawnt aber immer wieder der Gegner neu. Und du musst dich jedes Mal neun Einzelkämpfen da irgendwie aus, oder zwei Kämpfen auseinandersetzen. Und es gibt halt noch verschiedene Waffen. Man hat halt diesen Degen, man hat ein kleines Messer, was man kriegen kann, ein Zweihänderschwert und einen Bogen. Und die kriegt man halt auch durch Zufall, je nachdem, wenn man jetzt gestorben ist, ne, spawnt eine neue Figur und die hat dann auch immer wieder eine andere Waffe. Und so kann man sich dann halt gegenseitig da immer wieder den Sieg vor der Nase schnappen, wenn man so möchte. Denn die andere Figur muss in die andere Richtung rennen. Und letzten Endes muss man sich immer den Weg abschneiden und irgendwie versuchen, den anderen umzubringen, sonst erreicht er das Ziel. Ja. Ah, okay. Man muss einfach Meta machen. Ja, man kann auch vor dem anderen wegrennen, wenn man das schafft. Ne? Dann kann der andere Gegner einfach stehen bleiben, weil er kommt ja eh ein neuer. Ja. Und das Spiel ist super gut gemacht. Also wir hatten echt sehr viel Spaß damit. Das gibt's auch relativ günstig. War jetzt vor kurzem mal angeboten, auch für 6 €, glaube ich. Irgendwie sowas. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Highlight. Ja. Kostet gerade wieder 15, aber ist öfter im Angebot. Ja, meine ich doch. Ja. Artstyle sieht ziemlich crazy aus. Genau. Die Musik ist auch ziemlich schräg gemacht. Es sind so ganz vertrackte Beats, die da irgendwie laufen. Also von der Rhythmik auch teilweise nicht vorhanden. Und ja, gutes Game. Ja, so ein schönes PvP einfach, ne? Auf jeden Fall. Finde ich cool, also, ja. Das passt ganz gut auch zu dem Thema heute. Stimmt. Ja, ja, sonst das war's erstmal, ja. Alles klar, danke dir, Möwe. Salazar, wie geht es dir? Was hast du so gespielt? Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Ich habe relativ viel mal wieder gespielt. Im letzten Podcast war ich auch nicht mit dabei. Das heißt, ich hätte eigentlich was für 2 Monate zu erzählen, aber ich beschränke mich mal auf den letzten. Ich habe Huntdown gespielt. Das habe ich auch durchgespielt. Das gefällt mir richtig gut. Das ist eine Empfehlung für jeden. Da bin ich jetzt auch schon direkt im zweiten Run, wo ich versuche, das auf 100% durchzuspielen. Da muss man alle Geheimnisse finden. Man darf in den Levels nicht sterben. Und was war noch? Man muss jeden Gegner töten, genau. Da habe ich es jetzt zur Hälfte wieder durchgespielt. Ist auch relativ schwierig dann. Macht aber Bock. Dann habe ich Kena gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das gibt es nur für PC, PS4 und PS5. Das ist, man kann es Zelda-Klon nennen, in einer richtig guten Grafik. Ist auch relativ gut bewertet worden. Es hat in vielen Zeitschriften über 90% bekommen. Das habe ich etwa bis zur Hälfte durchgespielt. Jetzt etwa die Luft raus, deswegen habe ich erstmal abgebrochen. Dann habe ich fürs Wochenende Windjammers trainiert. Das spiele ich aber noch nicht so lange, erst seit 1-2 Monaten. Ah, super. Genau, und das spiele ich immer noch mal zwischendurch für eine halbe Stunde. Das habe ich mir jetzt auch noch mal für Switch gekauft. Für PS4 hatte ich schon, dass ich es mit euch auch mal spielen kann. Wie findest du es? Ich finde es richtig gut. Also es trifft auch hundertprozentig meinen Geschmack von der Grafik, vom Sound und vom einfachen Gameplay. Man muss ja wirklich 1-2 Minuten das einem erklären und kann direkt loslegen eigentlich. Ja. Das ist das Schöne an dem Spiel. Also ein typisches Arcade-Spiel, wo man sich nicht großartig einlesen muss. Da kann man einfach direkt Spaß haben. Ja. Und wer ist dein Main-Character? Ich probiere im Moment alle aus. Im Moment spiele ich am liebsten, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt. Das ist der Amerikaner, der ist unten links. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Der ist relativ stark und dafür ein bisschen langsamer, aber passt irgendwie ganz gut wohl zu meinem Spielstil. Dann habe ich noch vorgestern angefangen Street Fighter 5. Da werde ich wahrscheinlich auch nie aufholen zu denen, die das schon länger spielen, aber der Robbe, der wohnt ja in der Nähe bei mir und der spielt das ja schon seit Jahren und auch schon tausende Stunden und der hat mich immer wieder gefragt, ob ich das nicht mal anfangen möchte, damit er einen Sparringpartner hat. Ja. Und jetzt habe ich nachgegeben. Okay. Und wann kommt ihn, er ist da ziemlich eindringlich. Ja. Und wann kommt dein Akai-Stick dann? Ich hab ja den von 8-Bit. Ach so, ja. Genau, und damit habe ich das schon eine Stunde oder so gespielt, aber bin da irgendwie ein bisschen überfordert. Ich habe es jetzt erstmal wieder mit Controller weitergespielt und da klappen die Moves auf jeden Fall schon besser. Ja. Ja, mal gucken. Ja, wenn du da schon so ein Muscle Memory verhast, dann macht es keinen Sinn eigentlich, sich da noch künstlich umzugewöhnen. Ich habe so 20 Jahre Street Fighter Pause. Ich habe Street Fighter 2 richtig viel gespielt als Kind. Okay. Ja. Und das Witzige ist, die Moves von Ryu sind ja die gleichen immer noch. Und dass ich über 20 Jahre sind es halt immer noch drin. Das finde ich ganz cool. Hadouken kriegst du hin. Ja, und diese typischen anderen eigentlich auch alle, die es früher schon gab. Aber Robert nimmt doch auch Ryu. Er nimmt auch Ryu, genau. Spielt der Ryu gegen Ryu? Bis jetzt haben wir noch gar nicht gespielt. Das machen wir bald. Okay. Weil genau. unter den Fighting Gamern ist das ja nicht gern gesehen, wenn man zweimal den gleichen Charakter nimmt. Ja, ich hätte noch Blanka sonst im Angebot. Den habe ich früher auch relativ gerne gespielt. Ja. Aber er hat gesagt, ich soll mich erstmal auf einen beschränken, wenn ich das Spiel jetzt neu starte. Von daher mache ich das auch. Hab mir direkt einen Guide mit 1000 Seiten dazu geschickt, den ich mir auch durchlesen muss auf Englisch. Natürlich. Bevor ich auch anfange zu spielen. Da ist es plötzlich wieder okay. Also immer wenn ich irgendwelche Guides schicke, sagt er, nee, auf Englisch habe ich keinen Bock. Bei Street Fighter ist scheinbar eine Ausnahme. Bei ihm auf jeden Fall. Dann habe ich noch das Ghost of Tsushima DLC durchgespielt. Ja, cool. Das wäre auch eine Empfehlung. Passt vielleicht auch zum Thema. Das kostete, glaube ich, 20 Euro. Hat über 10 Stunden Spielzeit geboten und war auf jeden Fall gut unterhalten. Ja. Und dann habe ich zur Vorbereitung auf Metroid Red noch Metroid Zero Mission durchgespielt. Ja, cool. Das hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Und ich gucke gerade, was habe ich noch gespielt? Bei Castlevania 4, da bin ich bei Dracula, beim letzten Boss. Hab da im Moment, bin da 1000 Mal gestorben und hatte jetzt erstmal keinen Bock weiter zu spielen. Mach ich bald nochmal. Ja. Castlevania ist ja irre schwer, ne? Genau, aber ich kenne die Spiele halt auch schon aus frühester Kindheit und ja, von daher kann ich mich da irgendwie durchbeißen. Aber ich muss auch ehrlich dazu sagen, dass ich als Kind habe ich es ohne Save States gespielt, weil ich halt auf dem originalen Super Nintendo gespielt habe. Jetzt habe ich mir zwischendurch ein paar Save States gemacht, weil sonst wäre es echt zu frustrierend. Ja. Genau. Als ich das erstmal gespielt habe, gab es sowas nicht. Das Kind hat Zeit mehr, ja. Also. Das stimmt, genau. Als Kind war das vollkommen egal. Da war nur Geld der limitierende Faktor beim Gaming, nicht Zeit, ne? Jetzt ist es genau andersrum. Ja. Also ich verurteile dafür auch keinen für. Also ich habe ja Metroid Zero Mission habe ich auch gespielt. Und ich glaube, ich arbeite da oben mit Safe States, allerdings jetzt nicht unbedingt in Bosskämpfen. Also das kommt mir doch so ein kleines bisschen wie Schummeln vor. Ich mache schon Safe States vor den Räumen, sag ich jetzt mal. Also eigentlich ist in den Metroid-Spielen kann man ja relativ, es hat man ja meistens Speicherräume, die vergleichsweise nah dran sind. Aber bei dem letzten Boss muss man doch ein bisschen weiterlaufen. Und da habe ich an irgendeinem Punkt den Safe State wirklich so gesetzt, dass der Boss-Fight anfängt oder so. Und dann bin ich 50 Mal gestorben oder so. Genau, also ich weiß ja nicht, wie man das früher gemacht hätte. Und bei so die Castlevania muss ja noch schlimmer sein. Da ist das Frustrierende, dass man eine begrenzte Anzahl an Level hat und wenn die dann halt verloren sind, dann fängt man am Anfang von der kompletten Stage an. Das heißt, man spielt dann erstmal wieder eine halbe Stunde bis dahin oder so. Und da ist der Spaß jetzt echt vorbei. Naja, dann mache ich mir dann einfach vor dem Boss direkt, bevor man reingeht, quasi in Safe State und dann ist auch gut. Das erinnert mich. Ich finde das find ich auch in Ordnung. Also wie gesagt, also ich sag mal, sich so durch die einzelnen Boss-Stages zu safen. Ich meine, man kann machen, weil jeder kann spielen, wie er will. Aber das kommt mir, wo ich ja Bosskämpfe nicht so mag, das kommt selbst mir wie Schummeln vor. Aber vor so einem Bossfight finde ich auch fair. Also vor so einem Bossraum oder so. Ja. Und was sagst du zu Safe Swapping in Dead Cells? Ich? Ja. Ja, ist auch Schummeln, aber können wir ja machen. Aber bei der Gelegenheit, die ja, das ist ein Update für Dead Cells rausgekommen, wo es so Trainingsräume gibt jetzt. Also du kannst wirklich ganz regulär gegen die Bosse trainieren. Ach, echt? Cool. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz geil, um ehrlich zu sein, weil das ist das, was mir bei so Roguelikes ab irgendeinem Punkt wirklich den Zahn zieht, dass man halt eine Weile braucht, bis man zu so einem Boss kommt. Und wenn man denn sich schwer damit tut, so Boss-Patterns und sowas alle zu lesen, dann musst du da, keine Ahnung, 20 Mal hinschaffen. Und das ist irgendwie nicht so ganz easy. Da finde ich so ein paar so Trainingsräume gegen so Bosse, finde ich an dem Punkt eigentlich ganz cool. Ja. Ja, die Spiele waren einfach schwerer früher, ne? Oh ja. Vor allen Dingen so Arcade-Spiele, wo es einfach nur darum ging, dass das Geld aus der Hosentasche gesaugt wird. Das erzähle ich, habe ich schon öfter erzählt, aber da ist nur ein schönes Beispiel, NBA Jam, was extra so programmiert ist, dass die Punktzahlen immer ähnlich hoch sind, sodass die Leute immer eine Revanche wollen, weil das Spiel immer so knapp endet. Aber in Wirklichkeit ist es so, wenn du weit zurückliegst, dann triffst du einfach von der anderen Feldseite. Die Trefferquote wird einfach so extrem erhöht, dass das Spiel immer knapp bleibt. Ist auch irgendwie eine Art Rubberbanding. Aber wenn man das weiß, dann ist der Spielspaß aber auch weg, ne? Irgendwie ja. Ist nervig dann, das stimmt. Ach, und Donkey Kong Country für den Super Nintendo habe ich auch noch durchgespielt. Ach, krass, das, okay. War auch ganz witzig. Da passiert beim letzten Boss was. Was mir vor über 20 Jahren als Kind auch schon mal passiert ist, war eine ganz gute Erinnerung. Möchte ich jetzt nicht sagen, für die, die es noch spielen möchten, weil das ist ein ganz cooler Moment. Okay. Alles klar. Danke dir, Salazar. Dann würde ich mal sagen, ach ja, meine Spiele. Ich habe äußerst wenig gespielt. Also ich versuche die Wargroove-Story durchzuspielen. Da habe ich mich in ein Level festgebissen und da müsste ich mir jetzt noch irgendwie ein YouTube-Video anschauen. Da komme ich nicht jetzt richtig weiter. Und zwar ist das eine Map, wo man irgendwie so einen alten König heraufbeschwören muss im Wasser und dann redet man mit ihm. Man wird immer wieder unterbrochen von Untoten. Und die muss man dann jedes Mal beseitigen und das ist ziemlich hart, weil man nur irgendwie 5 Charaktere oder so auf dem Spielfeld hat und da muss man irgendwie gegen 20 Gegner gefühlt kämpfen und da kam ich einfach nicht weiter. Und da gibt's scheinbar Hints und Tricks, die ich mir vorher noch anschauen sollte. Ja, das habe ich gespielt. Ja, dann wirst du da mit YouTube weitermachen. Also Wargroove wollte ich mir jetzt auch, habe ich jetzt schon runtergeladen. Ja, cool. Ja, cool. Das wird dann so schwer? Also ich finde es schon schwer. Also ich muss da schauen schon, also irgendwie mache ich da was mit dem Management sowieso falsch. Also der Locke zum Beispiel, wir haben bestimmt 20 Matches gegeneinander gespielt und ich habe da 18 Mal verloren. Ich bin da nicht so talentiert darin in dem Spiel. Irgendwie verpasse ich immer was oder bin zu ungeduldig. Da muss ich immer schauen, wie andere das machen. Weil es macht mir generell schon Spaß. Das Spiel, ist das denn so, dass man dann nur gewisse Zeitfenster hat für gewisse Aktionen? Nee, du hast so viel Zeit, wie du willst. Sogar okay. Wenn du Online-Multiplayer spielst, deswegen hat der Locke gesagt, der hat 3 Wochen für seinen Zug gebraucht, da ist das so wie Briefschach, ne? Also du machst deinen Zug, schickst das dann rüber und dann musst du andere seinen Zug machen. Und ich habe für meinen letzten Zug halt 3 Wochen gebraucht, aber im Endeffekt hat der Locke mich danach richtig warten lassen. Aber ein Tag. Und so kann man das da spielen, ja, natürlich asynchron. Ja, manchmal ist so eine Stellung einfach verzwickt, da muss man einfach ein bisschen länger drüber nachdenken, ne? Genau. Da musst du darüber nachdenken, ob du jetzt so eine Rochade machst oder so. Ja, genau. Ja, ja, ist halt ein Strategiespiel jetzt. Genau, und als der Wargroove rausgekommen ist, ich weiß nicht, ob die aktuelle Version noch so ist, aber da gab es auf Reddit auch so diverse Leute, also gibt ja auch einen Wargroove Reddit, und die meinen auch, dass in der Kampagne, dass die schon durchaus schwer ist, also gleich, die wird doch relativ schnell relativ schwer, und nach hinten raus werden auch die die Level relativ groß und der Kampf dauert relativ lange, und dann macht das Spiel irgendwas, wo man immer nicht so richtig rechnen kann, und dann kriegt man auf die Fresse, und dann muss man quasi anderthalb Level nochmal wieder, also anderthalb Stunden oder so nochmal wiederholen. Also kann sich so ein bisschen ziehen. Also von daher. Ja. Es ist ein cooles Spiel, aber die Kampagne wirkt manchmal so ein bisschen unbalanciert oder so, aber naja. Es macht das halt ein Indie-Spiel an dem Punkt. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Vor allen Dingen, wenn man das gegen echte Menschen spielt, dann macht es noch mehr Spaß. Ich habe da auf jetzt schon fast 90 Stunden auf dem Spiel. Mhm. Und ich sag mal, 80 Stunden davon war nur PvP, also gegen echte Leute. Weil so Strategiespiele, da mag ich es nicht, dass die Dinge einfach so extrem kalkuliert sind. Es gibt natürlich Menschen, die Wahrscheinlichkeitsberechnungen machen und so Kram, aber ich mag einfach, dass man gegen echte Menschen spielt und da halt noch irgendwie so eine psychische Komponente hat, die noch auf dem Spiel noch oben drauf liegt. Ne? Denkt er, ich gehe jetzt dahin, denkt er, er geht jetzt dahin, dass man da so noch Spannung ins Spiel reinkriegt. Oder dass man sich irgendwo versteckt. Locke zum Beispiel hat schon ganz oft meine stärksten Einheiten einfach irgendwie aus dem Versteck heraus mit Bogenschützen zerstört, wo ich am Ende gar nicht richtig gecheckt habe, wie ist der jetzt kaputt gegangen. Aber sowas passiert da halt. Und beginnt die Spannung erst richtig, finde ich. Aber es gibt jede Menge Leute hier, die Wargroove spielen. Also ja, immer Leute haben, ja. Ja, habe ich schon mitgekommen. Also ich habe halt da mit dem Darkest Dungeon angefangen, und das war halt so der nächste Strategiezug, sage ich mal, mit Wargroove. Mhm. Ja, aber kann auch sein, dass du da viel besser zurechtkommst. Musst du mal gucken. Ja, mal gucken. Also ich wollte es mal ausprobieren. Ja, ansonsten. Match aufmachen. Genau, du machst direkt ein Match auf gegen Locke. Feuertaufe. Ja, ansonsten habe ich nicht viel gespielt, muss ich sagen. Windjammers wollte ich gestern ein bisschen trainieren, aber da war der Akku meiner Switch tatsächlich leer. Daran erkennt man, dass ich die Konsole länger nicht anhatte. Ach ja, und auf der Xbox spiele ich aktuell Life is Strange, den neuen Teil. Ist einfach nur ein Walking Simulator. Da ist die Story immer super gemacht. Das ist einfach wie ein Film gucken. Kann man ein bisschen mitentscheiden. Man bewegt sich dann ein bisschen mehr durch die Welt, kann Leute anquatschen oder auch Texte lesen. Und da ziehe ich mir ja mal alles rein. Also ich lese alle Texte, alle Briefe, die man bekommt und so. Und dann kriegt man irgendwie eine schön detaillierte Geschichte am Ende. Deswegen mag ich solche Spiele schon ganz gern spielen. Genau. Und da habe ich so das erste Viertel, glaube ich, durch. Da bin ich immer relativ schnell angetan bei solchen Spielen. Dann muss ich einfach wissen, wie die Story weitergeht. Dann mache ich das Spiel immer wieder an. Ja, das ist halt so eins. Das habe ich immer mit nach Berlin genommen, da habe ich das da gespielt. Ja, das war's eigentlich von meiner Seite aus. Danke für die Nachfrage. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Hauptthema. Spielpreis, Spielzeit. Gibt es da eine Abhängigkeit? Gemeint damit ist, würdet ihr sagen, dass ein Spiel, das für die Hauptstory, dass man da ungefähr 2 Stunden braucht, um das durchzuspielen, dass das dann 20 Euro kostet? Würdet ihr eine Abhängigkeit darin sehen, oder geht es doch einfach um die Qualität der Story? Also ich würde absolut keine Abhängigkeit sehen, um mal anzufangen. Es geht für mich ausschließlich um die Qualität, und die Gefahr, die ich immer sehe, ist, dass Spielzeit extra gestreckt wird, um den Preis zu rechtfertigen, was mir schon so ein oder anderes Spiel auf jeden Fall versaut hat. wenn es sich einfach zu sehr in die Länge gezogen hat. Und wo ich hinterher dachte, vielleicht auch wie bei Boyspeed und bei Earthbound, wäre das Spiel einfach mal 10 Stunden kürzer gewesen, hätte ich mehr von der Zeit gehabt und hätte es besser in Erinnerung behalten. Ja. Das 2-Stunden-Spiel, was ich vorhin erwähnte, ist What Remains of Edith Finch. Das ist auch ein Walking-Simulator. Und das kostet aktuell 20 Euro, ist nicht reduziert. Und ja, das hat tatsächlich eine Story von 2 Stunden. In den 2 Stunden ist man aber schon extrem unterhalten. Da gibt es verschiedene Räume, die man entdecken kann. Da gibt es eine gewisse Story. Wie ich ja gesagt habe, so ein Walking-Simulator, da kann man einfach anders wie im Film die Geschichte halt interaktiver erleben und viele Nebeninformationen mit aufnehmen, wenn man will, oder man geht einfach nur weiter. Ja, das macht irgendwie solche Spiele aus, das finde ich auch ganz spannend. Aber ich vergleiche das manchmal halt auch wie ein Kinobesuch. Wenn ich da jetzt mir so 2-3-Stunden-Film anschaue, zahle ich 7-8 Euro. Wenn das Spiel selbst dann 15 Euro kostet, würde ich das noch einsehen, aber irgendwo habe ich da auch ein Limit. Ich finde, für What Remains of Edith Finch 20 Euro zu verlangen, ist für mich eine Spur zu viel irgendwie, weil es echt von der Story her schon knapp ist. Wenn das in 2 Stunden dann schon durch hast, passiert einfach im Endeffekt nicht so viel. Du hast zwar, du hast halt 2 Stunden lang halt einen Walking-Simulator, wo du eine Geschichte aberzählt bekommst, aber weiß nicht. Also ich finde, da gibt es schon eine Grenze. Wenn die Spiele nur 1-2 Stunden dauern und dann schon fast 20 Euro kosten. Also ich würde es fast vom Spiel eher abhängig machen, als jetzt eben Preis oder sonst was. Also klar, gibt ganz klar Spiele, wie das Beispiel jetzt, wo du halt eine Story hast, einen Singleplayer und das ist es dann. Dann muss die Qualität einfach stimmen. Also dann muss das schon irgendwie rausragend sein oder sonst was, wenn es wirklich nur 2 Stunden für 20 Euro sind. Kommt natürlich auch auf den Spieler an. Aber ich sag mal, sobald ein Spiel einen Multiplayer hat und der einigermaßen was taugt, dann ist die ganze These eigentlich schon fast wieder hinfällig, weil wenn der gut ist, dann hast du ja natürlich einen Wiederspielwert ohne Ende. Ja, da müsste man vielleicht noch ein bisschen genauer werden. Ich würde sagen, dass da wirklich nur die Story in dem Spiel zählt. Multiplayer und sonst irgendwas würde ich da auch halt ausklammern, weil da hast du ja immer diese Competition und die Challenge, gegen andere Leute zu spielen. Da kannst du ja tausend von Stunden nicht mit drauf und dran aufhalten. Aber ich denke mal, man sollte schon einfach auf den Story-Mode beschränken. Wenn das Spiel keine Story-Mode hat, dann kann man es halt schwer vergleichen. Ja, aber zum Beispiel Rival Megagun, das kostet ja eigentlich auch 15 Euro, meine ich. Ja, das ist das. Ja, das hat ja eine Story, aber die hast du in 15 Minuten, hast du die Story durch. Ne? Jetzt ist die Frage, wenn du den Multiplayer nicht hättest, wären dir dann die 15 Euro das Spiel wert? Nur für die Story? Nein. Ja. Dann natürlich nicht. Ja, aber der Multiplayer wertet das Spiel nochmal auf. Das ist dann schwer zu vergleichen, da hast du recht. Was meine ich jetzt? Bei Nidhogg 2 ist das genauso. Also man hat die Story letzten Endes ja auch in einer halben Stunde hat man die ganz gut durch, sag ich mal. Und da ist jetzt nichts Aufregendes, wo auch was erzählt wird oder irgendwas. Ne? Also das hängt sich da auch komplett auf diesen Multiplayer auf und kostet sonst halt auch 15 Euro. Also ich sag mal, wenn es nur die Story wäre, wäre es mir auch zu wenig. Ja. Also ich habe auch so ein bisschen drüber nachgedacht und finde, also bei so Indie-Games muss halt irgendwie die Story rausreißen, würde ich sagen. Ne? Also wenn man so wie What Remains of Edith Finch nimmt, würde ich auch sagen, also 20 Euro für, also ich habe mal geguckt, ich habe in 3 Stunden durchgespielt, da sind 20 Euro ganz schön viel. Ich habe es auch für, ich habe es im Sale gekauft für, keine Ahnung, 7 Euro oder so. Und dafür ist es absolut wert. So, und ein ähnliches Beispiel, ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich nicht so richtig Bock hatte auf Spiele, und da habe ich mir dann einfach mal A Short Hike gekauft, und das hat so 7 Euro oder so gekostet, und das ist so ein kleines, das ist so eine Art Open-World-Spiel, wo man so einen kleinen Vogel spielt, der auf den Berg hoch muss, und das ist super, das ist total geil. Also man spielt das auch in 2 Stunden durch, aber es ist so ein chilliges Spiel, also man klettert so ein bisschen den Berg hoch und dann kann man da fliegen und dann findet man Aufwinde und durch die Aufwinde kann man weiterfliegen, erfindet man andere Bereiche. Also das ganze Spiel lebt davon, dass man eine wirklich kleine Insel erkundet, dort wieder irgendwelche skurrilen Charaktere trifft, mit denen man auf irgendeine Art interagiert, die einem irgendwie kleine Aufgaben geben und dann hat man andere, mit denen spielt man dann irgendwie Volleyball oder so. Und das ist total schön. Und also für 8 € oder was das kostet, 2 Stunden finde ich absolut in Ordnung. Also das Spiel ist richtig, richtig gut. Und bei so anderen Sachen, wenn man sich jetzt überlegt, also ich finde, der Preis muss in irgendeiner Form korrelieren für mich so ein bisschen mit dem, was man so schön Production Value nennt. Also ich sag mal, 60 € für so ein Spiel wie Breath of the Wild ist überhaupt, braucht man überhaupt nicht drüber nachzudenken. Das ist auf jeden Fall wert. Selbst oder meinetwegen, selbst für sowas wie ein Spiel wie Skyrim, jetzt kann man sagen, Skyrim ist steinalt, wer bezahlt dafür heute 60 €? Aber letzten Endes, da steckt so viel Gameplay drin und der Production Value ergibt sich jetzt nicht unbedingt aus der Qualität der Grafik, sondern aus der Anzahl der Quests und dem, was man in dieser Welt erleben kann. Da finde ich, dieses Geld ist absolut, absolut wert. Also für mich ist es vergleichsweise schwierig geworden, 25 € für ein Indie-Spiel auszugeben, bei dem ich nicht so richtig weiß, was soll ich von der Story halten und wie lange hält das durch. Das ist eher so ein Preis geworden, wo ich sage, oh, da warte ich auf den Sale. Das ist vielleicht unfair den Entwicklern gegenüber, aber mir fällt es leichter, 60 € auszugeben für ein Spiel, was ganz offensichtlich nicht mal, weil unbedingt lang ist oder so, ne, aber weil einfach ganz offensichtlich irgendeine Form von Qualität dahinter steckt, als 25 € für ein Indie-Game, bei dem ich nicht so richtig weiß. Selbst wenn ich mir irgendwelche Reviews angucke, aber das ist so ein bisschen über der Fuck You-Grenze drüber, so ein bisschen. Also 15 € kein Ding, aber 25 € jetzt nicht die Welt ist, wenn man mal drüber nachdenkt, ne? Ist es trotzdem irgendwie an dem Punkt, muss es schon denn wieder was Besonderes sein für ein Indie-Spiel, weil dann ist doch mein wertvollstes Gut eher die Zeit. Also will ich die Zeit darin stecken oder nicht? Würdest du sagen, dass du tendenziell mehr Geld für ein Spiel ausgeben würdest, wenn Nintendo draufsteht als Entwickler? Nicht unbedingt. Ich habe ja nicht so viele Nintendo-Spiele. Aber ja, also ich sag mal, am Anfang, ich hatte erst überlegt, kaufe ich mir Metroid Dread, ja oder nein? Weil man davon ausgehen kann, das sind meinetwegen 15 Stunden Spielzeit oder sowas für 60 €. Was quasi ein schlechtes Verhältnis ist, verglichen mit, ich gebe einen 5er aus für 2 Stunden oder so Spielzeit, ne? Aber letzten Endes an dem Punkt kann man sagen, erstens sozusagen Nintendo bringt im Allgemeinen Spiele raus, die Qualität haben, die Spaß machen oder also die auf jeden Fall Spaß machen und meistens irgendwie außergewöhnlich sind. Und bei sowas wie Metroid Dread kann man sagen, das ist das erste Mal, dass so ein 2D-Metroid rauskommt seit, was weiß ich, 20 Jahren oder so. Also das machen die auch nicht alle 2 Jahre. Und so gesehen ist es geradezu was Besonderes. Und also ich würde nicht unbedingt, würde jetzt nicht mal unbedingt sagen, dass Nintendo draufstehen muss, aber es hilft, ne? Also vielleicht muss man das so formulieren. Ja, es hat sich bewährt, sage ich mal auch, ne? Also irgendwie. Ja, genau. Also man kann davon ausgehen, dass das eigentlich kein rausgeschmissenes Geld ist, ne? Das ist absolut so. Aber ich meine, es gibt auch andere Spiele von anderen größeren Publishern, meinetwegen so Ubisoft oder so, wo man sagen kann, ist das Geld wert, wobei man bei Ubisoft weiß, eigentlich muss man bloß ein Vierteljahr warten und dann ist es das erste Mal um 50% reduziert oder so. Ja, aber auch gerade bei Indie-Entwicklern hast du ja so langsam auch so ein paar Namen, wo du schon weißt, das könnte gut sein. Also Devolver ist ja das beste Beispiel, obwohl das ja jetzt schon nicht mehr ganz Indie ist. Ne? Ja, Devolver hat demnächst auf, Indie zu sein. Ja, da werden wir sehen, ja. Wo wäre denn bei euch die preisliche Grenze bei Breath of the Wild, wo man locker 100 bis 200 Stunden alleine mit verbringen kann und die auch wirklich in guter Qualität? Wobei das für 60 würdest du auf jeden Fall dafür ausgeben, aber also nicht für, die Grenze für, ne? Ja, für Breath of the Wild 2, also wenn die jetzt plötzlich 100 Euro aufrufen würden, würde ich die wahrscheinlich ohne groß unter Wimper zu zucken kaufen. Ja, das wäre schon ein bisschen unverschämt, aber ich glaube, da würde ich immer noch meinen Gegenwert draus ziehen. Ich denke mal auch, wenn EA für FIFA 80 Euro für PS5 verlangen kann, dann könnte Nintendo für Breath of the Wild 2 eigentlich locker einen Huni verlangen, ne? Ja. Wenn man das so sieht. Ja. Ja, aber also Breath of the Wild ist auch kein 60-Euro-Titel, es kostet 70. Ja, meine Güte, okay. aber auf der PS5 wären das schon 80, ne? Sozusagen, das ist doch jetzt der Einstiegspreis 80 Euro. So typischerweise oder so, ne? Vielleicht muss man einfach Breath of the Wild auch aus der Rechnung rausnehmen. Weil das ist einfach. nicht mehr unbedingt von der, weil das quasi, das ist jedem gegenüber unfair. Also, mit jeder Gleichung zerstören, ne? Ja, ja, genau. Also, schon etwa. So sehen, ne, also wenn ich an früher denke, so, ne, die Spiele, wenn so gerade so tolle neue Spiele oder so, das war unheimlich teuer, weil man, wie der Salazar gerade schon mal sagte, früher hatte man halt nicht das Geld, aber die Zeit. Und ich denke mal, dass viele Preise sich daran auch orientieren, dass die Leute sich das auch irgendwie leisten können. Ne? Ja, früher haben die Spiele ja auch das Doppelte gekostet, so ein Super Nintendo-Spiel. Da hast du auch bestimmt so die um die 150, 140 Euro manchmal am Markt mal bezahlt damals. Also die Nintendo-eigenen Spiele, die lagen immer bei 99 D-Mark. Ja. Ich habe ja fast noch alle original mit Preisschild von Karstadt oder so drauf. Ja. Und so Third-Party-Hersteller, da kosteten die gerne 139 D-Mark. Ja, und das musst du ja mal umrechnen. Inflationsbereinigt natürlich über 70 Euro, die jetzt ein Spiel kostet. Ja, die waren super teuer, die Spiele damals. Deswegen hatten wir damals alle so wenig davon. Ja. Ja. In der Regel eins zu Weihnachten und eins zum Geburtstag pro Jahr, ne? Ja, bei mir nicht, aber war schon dann gut, wenn du schon zwei im Jahr bekommen hast. Ja. Was machst du? Also für mich war die Spielzeit immer ein guter Indikator damals, wenn ich mir Rollenspiele geholt habe, um zu gucken, okay, die Story ist jetzt vielleicht 30, 40, 50, 60 Stunden lang, aber da ich eh so ein Typ bin, der auch viel gegrindet hat, viel gelevelt hat, um die Fähigkeiten hochzukriegen oder was auch immer, wusste ich, wenn da auf der Verpackung draufsteht, 50 Stunden Spielzeit, habe ich dann wieder 100 Stunden reingesteckt. Ja, also mal, wenn das Geld knapp ist, macht es definitiv Sinn, nach Spielzeit zu gucken. Und ich denke mal, dass es einen Grund dafür gibt, dass sowas wie moderne Assassin's Creed halt so gigantisch groß sind und man da wahrscheinlich ein ganzes Jahr drin spielen kann. Das ist irgendwie wahrscheinlich auch alles irgendwie so ein Cut-and-Paste-Content. Aber prinzipiell steckt da viel Inhalt drin. Ne? Also, ich finde, das hat sich aber auch heutzutage so ein bisschen geändert. So, dass man, selbst wenn man die Story einmal durchgespielt hat, hat man ja meistens noch den schweren Modus, dann kommt der superschwere Modus. Und wenn du den dann noch innerhalb von 10 Stunden geschafft hast, auf höchsten Schwierigkeitsgrad, dann hast du noch ein Item extra freigespielt oder sonst was. Und das gab's ja früher nicht, ne? Früher hattest du ein Super Nintendo-Spiel geholt für, weiß ich nicht, 40, 50 Mark. Hattest du da deine 8 Stunden Spielzeit und dann hattest du da durch. Mehr Content hattest du nicht, ne? Und klar wird viel gestreckt durch Nebenquests oder sammel hier, sammel da das noch auf. Oder irgendwelche Erfolge, die ihr dann erzielen kannst. Aber solange mich das Spiel unterhalten hat, war mir dann auch egal, ob das jetzt ein 40, 50 oder 60 Euro Spiel war. Ja. Ja. Also ich finde, wenn ein Spiel dessen Spielzeit aufgebläht wurde von den Entwicklern, ist es von außen eigentlich kaum möglich, das zu erkennen. Das ist auch immer irgendwie ein Problem. Man sieht zwar im Internet hier und da Spielzeiten, denkt sich dann, okay, das ist dem Preis auch entsprechend, da werde ich eine gewisse Zeit Spaß mit haben. Aber am Ende machst du es an, schaust du rein, dann auf einmal hast du überall diese aufgeblähten Spielmechaniken, damit die Spielzeit einfach immer weiter hinausgetragen wird. Und das ist dann ein Punkt, da muss man sich manchmal bei Spielen auch irgendwie umhören oder Reviews lesen. So Spielzeit alleine ist manchmal, je nach Genre natürlich, kein Indikator für sich. Ich hätte da auch noch ein Spiel von Nintendo. Die verlangen 50 Euro dafür. Das Spiel hat eine Hauptstory von ungefähr 2,5 bis 3 Stunden. Und zwar ist es jetzt das WarioWare. Get it together. Würdet ihr sagen, das Spiel ist 50 Euro wert für so wenig Story? Ich denke mal, der Multiplayer reizt wieder raus. Ja, wahrscheinlich. Wenn der gut ist, dann, ne? Das beste Beispiel wäre doch jetzt, wenn da jetzt auch ein neues Super Mario Kart rauskäme. Hat auch keine Story, aber wird sich jeder für 60, 70 Euro holen. Weil man weiß, was man eine Menge Spaß an dem Spiel hat, ne? Hat schon an den Vorgängern. Ja, ja, aber man weiß, bei WarioWare weiß man ja, die Spielelemente darin sind ja halt relativ flach, ist super witzig, aber wenn du das dann 3-4 Mal gespielt hast, dann ist der Witz irgendwann vorbei. Ja, ich finde das generell schwierig, irgendwie den Preis an der Spielzeit abhängig zu machen. Also da kommen so viele Faktoren und im Moment gerade sowieso, was die Preispolitik angeht, bezüglich Spiele, Indie-Games oder AAA-Games, egal. Das pendelt sich ja alles gerade immer oder andauernd pendelt sich das immer wieder so ein bisschen neu ein. Also das variiert extrem stark, also wirklich unabhängig davon, wie viele Leute an dem Game gearbeitet haben oder wie viel Kosten jetzt dann für Werbung rausgehauen wurden oder an Zeit da reingesteckt wurde. Also das ist ja echt stark und teilweise werden auch Preise, glaube ich, auch aufgebläht, wobei dann im Nachhinein eh davon ausgegangen wird, dass dann der Sale kommt. Ne? Also ich glaube, dass Spiele bewusst erstmal teurer hingestellt werden, vielleicht werden es dann ja ein paar für den Preis mitnehmen und dann kommt der dicke Sale. Ne? Vor allem liegt das ja dann auch noch an den persönlichen Vorlieben. Ne? Das ist noch dazu. Kann ja auch, sag ich mal, Leute geben, die mit Breath of the Wild überhaupt nichts anfangen können. Und sich denken, boah, ne, so ein teures Spiel hole ich mir nicht, ne? Oder dann hast du halt Spiele wie Stardew Valley. Ich glaube, das hat auch 20 Euro gekostet damals. Und es gab kostenlose Updates. Und ich glaube, ich habe da mehr Spielzeit drin als in Breath of the Wild. Also das lohnt sich dann 5-mal. Ja. Also das ist klar, eigene Vorliebe spielt natürlich auch eine Rolle. Also bei Splatoon habe ich so viel gewonnen, ich weiß gar nicht. Ja, Splatoon ist da, ja, da hast du ja wieder die Multiplayer-Komponente, ne? Ja, aber der Story ist das. Für die Story hätte ich es mir auch geholt. Die Story ist toll, ja. Ich habe auch echt Spaß dran gehabt. Die ist zwar irgendwie umstritten, kann ich aber nicht ganz nachvollziehen. Also ich habe mich echt gut unterhalten gefühlt. Welches Spiel ich ziemlich schräg finde, wie das gelaufen ist mit den Preisen auch und so, ist auch ein Nintendo-Titel, ist hier dieses, wie heißt das, Starlink. Das wurde aber erst auch... Das ist kein Nintendo-Titel. Ja, so genau, der hat nur eine Nintendo-Lizenz. Oder so war das, genau, weil das war ja dann an Star Fox irgendwie auch schon gut angelehnt, genau. Sag ich mal. Und wurde auch gut beworben irgendwie und man hat auch Figuren dafür gekriegt und weiß der Geier, also es wurde wirklich eine ganze Bandbreite abgedeckt irgendwo. Auch die Story ist auch nicht schlecht. Und das ist aber so in den Keller gegangen, auch preislich, also ist echt extrem, ne? Das ist ja, so ein also tolles Live-Spiel. Ja, aber nicht, also ich kann Starlink durchaus empfehlen. Also ich habe das mir irgendwann mal gekauft in so einer All-Digital-Variante. Und es folgt halt so dieser Ubisoft Open World-Formel, wo man sagt, ja, man muss halt letzten Endes irgendwelche Planeten befreien. Und ich sag mal, wenn du den ersten befreit hast, wirst du wie die restlichen 5 gehen. Aber die Abwechslung zumindest in den Biomen, also wie die Planeten aussehen und so, die ist schon groß. Also ich sag mal, wenn das mal wieder für 15 Euro zu haben ist, würde ich sagen, für das Geld kann man das auf jeden Fall mitnehmen, wenn man Bock hat auf so ein Spiel. Man fliegt mit so einem, ja, mit so einem Raumschiff über Planeten, haut alles kurz und klein, befreit den und fliegt dann ins All und haut dort alles kurz und klein. Also das ist, wenn das mal wieder im Sale ist, würde ich sagen, Star ist das immer sein Geld wert. Starlink ist übrigens ein 80-Euro-Titel. Meine ich nämlich. Ja, Ja, also für das Geld sollte man halt jetzt nicht kaufen, insbesondere, weil ja sowieso alle 2 Monate für 15 Euro zu haben ist, oder für 20 oder so. Ja, für 10. Ja, also ne, das meine ich ja. Der Sale ist unheimlich in den Keller gegangen bei dem Spiel, wobei von dem, was es bietet, ist es doch eine ganze Menge, finde ich auch irgendwie. Also ich habe es beim Kuchen gesehen. Also ne, man macht ja nicht nur die Planeten irgendwie, freut ja nicht nur von Gegnern, man baut ja auch irgendwie Stationen und man hat irgendwie so einen strategischen Moment noch. Und DLCs gab es wohl auch dafür. Also schon ordentlich. Ja, wobei, also das Ding ist halt, wenn du 1 oder 2 oder 3 Planeten praktisch mal befreit hast und da Stationen gebaut hast und so, das ist auf jedem Planeten so. Also wenn du einen Planeten gemacht hast, alle anderen Planeten, die unterscheiden sich nicht großartig, außer dass halt die Stärke der Gegner größer ist. Aber das reine Gameplay ist auf jedem Planeten dasselbe. Aber es macht Spaß, über diesen Planeten, über die Planeten zu heizen und alle niederzumähen, was man vor die Flinte kriegt. Also das ist absolut ein cooles Spiel. Also finde ich. Ja. Also ich würde jetzt keine 80 Euro dafür ausgeben oder auch keine 50, aber für 20 auf jeden Fall. Also ich habe es mir letztens mit Figur für 8 Euro versandkostenfrei bei Amazon bestellt. Ich habe es noch nicht getestet, aber ich glaube, das ist überall verramscht. Wie viele Figuren hast du denn dabei? Da ist so ein Raumschiff mit einem Star Fox dabei, wenn ich das durch die Verpackung richtig gesehen habe. Dieses Basisset. Weil mit diesem Basisset ist es so ein bisschen mühsam. Weil, also da sind, man hat halt so, ich sag mal, auch so leichte Rätsel oder auch Gegner, die mit bestimmten Waffen besser zu besiegen sind als mit anderen. Und wenn du denn diese Figuren hast, musst du da entsprechend die Waffen darauf stecken. Und wenn du die Waffen näher hast, dann hast du einfach Pech gehabt. Und da ist so die digitale Variante, wo du die meisten Waffen mitkriegst, einfacher, sag ich jetzt mal, um da durchzukommen. Ja, aber ich meine, 8 Euro, für 8 Euro machst du nicht falsch. Das sowieso, also das ist klar. Das ist für mich das Vorzeigespiel, wo Toys to Life einfach richtig in die Hose ging. Auf jeden Fall. Das letzte Spiel, was das irgendwie noch umsetzen wollte, dieses Prinzip. Aber ich meine, selbst Nintendo verfolgt die Amiibo-Geschichte gar nicht mehr so stark wie früher. Ja. Das hat alles keine Zukunft. Geht also für Metroid haben wir ja dieses Skylanders, ne? Das war ja auch nichts. Ja, stimmt. Skylanders ist auch in die Hose gegangen. Ja, stimmt. Amiibos kommen auf jeden Fall raus. Das stimmt. Aber ich habe das Gefühl, zu Wii U-Zeiten war das, vielleicht liegt es auch daran, dass halt das Basisset eh schon da ist. Mhm. Kann man da auch schwer sagen. Ja. Sind auf jeden Fall viele ausverkauft. Wo es noch einigermaßen einen Sinn gab, das zu kaufen, wäre ja dieses Lego Dimensions. Das hat ja auch immer noch den Lego-Sammelwert. Das sind speziellen Figuren. Ach so, ja. Am meisten sind das so Liebhaberfiguren zum Hinstellen. Ja. Aber das ist ja im Prinzip auch mal ein interessanter Aspekt einfach für die Preisfrage von dem Spiel, wenn dann halt neue Gadgets gleichzeitig geboten werden, wie bei dem Mario Kart Home Circuit, weißt du, das kostet ja auch 120 Euro am Anfang. Und ja, man hat ja im Prinzip auch keine Story, aber man kann sich selber seine Strecke bauen zu Hause. Ja, das ist echt eine technische Raffinesse, das Spiel, muss ich sagen. Da zahlt man auch für das Erlebnis einfach, ne? Das ist ein außergewöhnliches Erlebnis, was man da hat. Ja, und das rechtfertigt den Preis auch. Also ich habe damals im Studium mich viel mit Augmented Reality auseinandergesetzt, habe da meine Projektarbeit drüber geschrieben und das, was ich da in dem Spiel gesehen habe, das ist echt gut gemacht. Also die ganzen Tags werden super schnell erkannt, kaum Rechenzeit und dann, dass hier noch so diese physischen Elemente wie mit den Turborutschen und so mit umgesetzt haben. Das ist klasse. Es fühlt sich dann auch so an, als wenn das alles richtig wäre im Spiel. Da kann ich den Preis auch verstehen. Ich glaube, da mussten die auch viel dran entwickeln. Ja, bei Nintendo Labo ist ja wieder gefloppt, ne? Das stimmt, ja. Aber stand auch kein Mario Kart drauf. Locke, du hast Mighty Goose zum Beispiel gespielt. Das kostet auch 17 Euro und hat auch eine Main Story von 2 bis 3 Stunden. Ja. Sind es die 17 Euro trotzdem wert? Ich fand's geil. Ist halt wieder individuell dann, ne? Ob man das möchte oder nicht. Ich konnte halt nicht warten. Wahrscheinlich gab's das jetzt bestimmt schon mal irgendwann im Sale. Nee. Kein Sale. Okay. Ja, dann hat sich das gelohnt, weil noch länger hätte ich ja nicht gewartet. Ist halt eine Gans und die ballert und was willst du mehr? Ja, auch da hat Bock gemacht für den Preis. Also ich sag mal, viele machen das ja auch so, wie bei Enter the Dungeon zum Beispiel. Also wenn man das an einem Stück einfach durchspielt, dann dauert das Spiel ja auch nicht besonders lange. Und das Aufregende bei dem Game ist ja einfach auch irgendwo der Schwierigkeitsgrad und dass halt dieses prozedural generierte, diese Dungeons, die halt so immer wieder anders sind, ne? Und ja, das Spiel ist bockschwer. Das gibt halt auch vielen anderen, also viele haben das ja mit diesen Zufallswelten, die sich immer wieder neu erstellen. Und das gibt natürlich auch nochmal einen guten Spielwert wieder, glaube ich, wenn halt der Ablauf nicht immer derselbe ist, aber die Zeit meinetwegen, die man insgesamt braucht, trotzdem kurz ist. Ne? Ja, aber das ist auch regelmäßig runtergesetzt. Ich würde auch sagen, 15 Euro für Enter the Gungeon ist ein gut investiertes Geld. Man muss auch sagen, wegen der Schwierigkeit, je nachdem, wie erfahren man mit so Bullet-Hell-Elementen ist, wird man bestimmt 50 Stunden brauchen, um überhaupt irgendwie bis zum Bossfight zu kommen. Zum letzten Bossfight. Oder zum ersten. Ja, bei mir war es tatsächlich bis zum zweiten, glaube ich, habe ich 50 Stunden gebraucht. Also ich habe da ewig dran gesessen. Also ich fand es ganz clever, wie die Shovel Knight-Leute irgendwann gesagt haben, so, wir sind jetzt fertig und zum Ausgleich erhöhen wir den Preis. Das ist irgendwie, das ist ein bisschen ein überraschender Move, aber eigentlich total gerechtfertigt. Und trotz des erhöhten Preises ist es immer noch nicht teuer im eigentlichen Sinne. Ne? Ich meine, es steht jetzt sozusagen mit einem Preis von 40 Euro quasi im E-Shop. Und ich glaube, das hat mal 25 oder so gekostet, war? Kann das sein? Dass das so der Normalpreis war, bevor sie, ja genau, das war also jetzt rausgekommen für 25, jetzt kostet 40. Und eigentlich für das, was drinsteckt, ist 40 Euro total legitim und ab und zu senken sie mal auf 30. Also eigentlich, die haben es so gesehen clever gemacht und eigentlich auch irgendwie richtig. Also ja, das ist einfach ein gutes Spiel, ne? Ja. Aber wann spielt das eine Rolle, die Spielzeit, und ab wann nicht mehr? Also ich glaube, die Spielzeit spielt in jedem Fall eine Rolle, wenn es einfach ein Singleplayer ist. Okay. Data Locker jetzt. Ich würd auf jeden Fall sagen, sobald man weiß, da ist Multiplayer und man hat vor, Multiplayer zu spielen, ist die Spielzeit nicht mehr so ausgelegt, sage ich jetzt mal, auf die Story, sondern eher auf das Miteinanderspielen oder Gegeneinander. Und dann würde ich sagen, ist es abhängig von jedem Individuum selber, ob man, weil es gerade das Genre betrifft oder weil man schon die ganzen Zeiten davor gespielt hat, gerade so Resident Evil oder so, wo man weiß, okay, die Story ist da irgendwie nur 6-7 Stunden oder so und dann und man will aber einfach wissen, wie die Lore weitergeht. Einfach, ich würde es davon irgendwie so ein bisschen abhängig machen. Mhm. Und wie informiert ihr euch über die Spielzeit? Woher wisst ihr denn, wie lange eine Hauptstory geht von einem Spiel, bevor ihr das kauft? How long to be mal 2, würde ich mal so pauschal in den Raum werfen. Ja, also how long to beat, das ist mit den Zeiten dort wirklich irre. Also da steht auch drin, für die Hauptstory von Enter the Gungeon braucht man 25 Stunden. So lange habe ich für den ersten Bossfight oder so gebraucht. Also das sind wirklich Spieler, die da ihre Zeiten eintragen, die es entweder zu nett meinen oder einfach echt Skills haben. Ja, deswegen finde ich auch, dass da die Zeiten ein bisschen verfremdet sind. Schaut ihr alle bei How to Beat rein, oder? Also ich persönlich, mich betrifft das gar nicht mit dieser Spielzeit eigentlich, wenn ich ein Spiel kaufe, irgendwie gucke ich da überhaupt nicht nach. Also das ist so ein Kriterium, das für mich eigentlich keine Rolle spielt. Also da sind andere Sachen in meinen Augen erstmal wichtiger, bevor ich mir Gedanken mache, wie lange ich jetzt an dem Spiel brauche. Ja. Und gab es schon mal Spiele, wo du dann enttäuscht warst, dass die Story so kurz ist? Habe ich auch gerade schon überlegt, ob ich jetzt eins hatte. Ja gut, jetzt vor kurzem, aber das Spiel hat auch einen Multiplayer, der wieder super gut ist. Wo ich ein bisschen enttäuscht war von der Story, auch für den Preis, auch ein Nintendo-Titel, ist Mario Golf. Da hat die Story hinterher, also am Anfang war es noch irgendwie ganz witzig und hat sich auch gerade schön aufgebaut, man kam gut rein. Und dann gegen Ende wird es auf einmal richtig schräg und kurz abgehackt und vorbei. Also irgendwie, also da kann ich verstehen, dass die Bewertung für das Spiel auch ein bisschen dafür in den Keller gegangen sind für die Story. Aber der Multiplayer, der reißt alles wieder raus. Ja, Mario Tennis ist ähnlich. Da ist die Story auch super kurz, auch nicht so toll umgesetzt. Und ja, total schnell vorbei. Aber dafür kann man halt viel Spaß im Multiplayer haben. Du wolltest doch was sagen, Tom. Also früher habe ich immer hinten drauf geschaut, was drauf stand an Spielzeit, gerade bei Rollenspielen. Oder ich habe mir irgendwelche Zeitschriften geholt und habe mich da belesen. Heutzutage gucke ich mir auch gerne Reviews an, die dann sagen, 30, 40 Stunden Spielzeit, das und das Spiel. Und wichtiger ist mir aber meistens die ganzen Mechaniken, was man da erledigen kann. Und dass die Mechaniken auch da so in das Spiel integriert sind, dass man nicht denkt, okay, das ist jetzt einfach nur, um die Spielzeit wirklich zu strecken. Das sind so meine Kriterien, wie ich jetzt mir ein Spiel heutzutage aussuche. Früher war es halt wirklich aufs Cover gucken und durch Zeitschriften irgendwie informieren. Ja, bei mir ist das so, ich schaue auch nicht sofort auf die Zeit. Ich gucke auch einfach bei Deko-Deals auf How Long to Beat. Als allererstes gucke ich mir die Screenshots an. Und wenn die Screenshots mich überzeugen, dann gucke ich mir Gameplay dazu an. Und wenn ich das Gameplay dazu, wenn das super aussieht, wenn das für mich schlüssig ist, dann gucke ich halt auf den Preis. Wenn das also für mich ist so für 15 Euro würde ich auch ein 2-Stunden-Spiel spielen. Oder ein Stundenspiel, das würde ich schon machen. Und aber wenn ich dann sehe, boah, das hat viel Wiederspielwert oder mir gefällt die Story einfach so, dann gebe ich das Geld dafür aus. Es gibt da für mich aber auch trotzdem irgendwie eine Schmerzgrenze. Also ich würde jetzt so ein A Short Hike zum Beispiel, was so eine kurze Story hat, würde ich jetzt keine 30 Euro für ausgeben, würde ich sagen. Da hätte ich da schon irgendwie eine Schmerzgrenze. Mein Problem ist halt auch, wie Salazar gesagt hat, dass ich How Long to Beat nicht so richtig vertrauen kann. Wenn ich da merke, dass Preis und Spielzeit extrem weit auseinander sind, dann würde ich da vielleicht noch irgendwie nach einem Artikel googeln oder so, mir das da nochmal anschauen. Aber wirklich, wenn es ein hochpreisiges Spiel ist. Ich meine, so 10, 15 Euro gibt man manchmal auch für eine Pizza aus. Kann ich mir auch ein Spiel vorholen. Und da habe ich halt länger was dran als 10 Minuten, 20 Minuten dran zu essen. Von daher kommt es halt auf den Preis an. Wenn es ein extrem hoher Preis ist und ich merke, die Spielzeit ist wirklich sehr gering, dann versuche ich da ein bisschen zu recherchieren, warum das denn da so ist. Was ich mittlerweile gar nicht mehr mache, ist groß auf Metakritik schauen. Also der Möwe zum Beispiel hat mir so tolle Kracher schon gezeigt an Spielen, wo gar kein Metakritik-Wert da ist, was mir dann immer wieder gezeigt hat, einfach gucken, Screenshots anschauen, Videos anschauen und selbst einschätzen, wie man Spiele findet. Das ist so eine Masse, also so eine Wolke an Personen, Die können schwierig einschätzen, was ich persönlich gut finde. Ist bei Musik ja auch ähnlich. Also wenn ich jetzt irgendwie einfach nur die Charts schaue, heißt es nicht, dass die Musik mir gefällt, nur weil die meisten das hören. So ist es bei Spielen auch. Es ist alles extreme Geschmackssache. Ich glaube, da hole ich den Locker auch mit ab, der genau, der sein Spiel auch halt für einen teureren Preis geholt hat, obwohl bei Mighty Goose wenig Story hintersteckt. Wenn das Spiel dann total abholt, wenn das genau der Geschmack ist, den man hat, da hat man schon eine höhere Toleranzgrenze, wobei die bei mir auch irgendwann erreicht ist. Ich denke mal so, ja, so 30, 40, 50 Euro. 50 Euro kann man gut als Beispiel nennen, jetzt für ein Spiel, was nur 3 Stunden Story hat. Da würde ich mir erst nochmal überlegen. Beziehungsweise ich würde einfach mal in Game Pass reinschauen. Da spielt nämlich alles gar keine Rolle. Da sind die Spiele eh da. Mighty Goose ist übrigens jetzt im Game Pass. Wenn man eine Xbox hat. Wenn man eine Xbox hat, natürlich, ja. Ist eine tolle Konsole, aber. Alles klar. Da würde ich. Hat noch jemand Einwände? Will noch jemand was sagen? Ja, ich finde, zu dem Thema haben wir jetzt einen guten Bogen gefunden und würde sagen, dass wir unseren Podcast jetzt an dieser Stelle abschließen und bedanke mich, dass ihr alle mitgemacht habt und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, dir auch. Ebenso. Bis dann.